Kundgabe 6444. Empfangen durch Bertha Dudde am 5.1.1956. Trostworte des Vaters. Was euch im Erdenleben beschieden ist an Leiden und Schmerzen, das hilft euch alles zur Vollendung, wenn ihr es in Ergebung in meinen Willen traget. Bedenket doch, dass ich um alles weiß und dass, was ich zulasse, immer einen guten Erfolg für die Seele euch eintragen kann. Wohl billige ich nicht das Vorgehen derer, die euch Qualen oder Nöte bereiten. Doch alle Menschen haben freien Willen und müssen sich einstens für diesen Willen verantworten. Doch es braucht euch selbst kein Schaden an der Seele dadurch erwachsen. Ihr könnet aus allen Nöten und Leiden unbeschadet an eurer Seele hervorgehen, habt aber dann auch ein Plus zu verzeichnen, doch immer vorausgesetzt, dass ihr mit mir in Verbindung bleibet durch die Liebe, dass ihr euch nicht zu Hass und Rachegedanken verleiten lasset, sondern ergeben alles über euch ergehen lasset, in der Gewissheit, dass ich darum weiß und euch helfen werde, so wie ihr euch nur an mich wendet im Gebet. Ihr habt doch einen Vater im Himmel, der seine Kinder liebt. Vertrauet euch vollgläubig eurem Vater an, und ihr werdet nicht enttäuscht werden, denn er weiß immer einen Ausweg. Und ob es noch so verworren erscheint, denn mir ist wahrlich alles möglich. Das Wirken meines Gegners tritt zudem stark in Erscheinung. Das müsstet ihr euch immer wieder ins Gedächtnis rufen. Er will es erreichen, euch in seine Gewalt zu bekommen. Er will, dass ihr den Glauben an mich aufgebet, dass ihr euch löset von mir und ihm euch ergebet durch gleichfalls schlechtes Handeln und Lieblosigkeit. Lasset euch nicht verführen, harret aus in Geduld und vertrauet auf meine Hilfe. Wo euch Hass trifft, dort vergeltet es mit Liebe. Wo ihr angefeindet werdet, dort segnet in meinem Namen. Sprechet oft und innig meinen Namen aus, wenn ihr in Not seid. Und ihr werdet innerlich gestärkt sein und die Kraft haben, Schlechtes mit Gutem zu vergelten. In Verbindung mit mir, im Vertrauen auf meine Hilfe, werdet ihr alles vermögen, und das Wirken meines Gegners wird ohne Erfolg bleiben, nur immer mehr euch mir zudrängen, der ich euer Vater bin von Ewigkeit. Und übergebet euch nach innigem Gebet zu mir den Lichtwesen, die nur darauf warten, dass euer Ruf ihnen gilt, die in meinem Auftrag euch nun beistehen, es aber nicht eher dürfen, bis sie von mir angewiesen werden, bis ihr mich selbst um Hilfe angehet. Sie sind beglückt, euch helfen zu dürfen, und wo ihr selbst euch zu schwach fühlet, dort setzt ihr Wirken ein, weil sie euch zu schützen und zur Hilfe beigesellt sind, als Führer auf eurem Lebenswege. Ihr seid niemals zu schwach, Widerstand leisten zu können gegen eure Feinde, wenn ihr nur zuvor den rechten Weg nehmet zu mir, weil dann zahllose Helfer euch zur Seite stehen, die aber nicht eher eingreifen dürfen, bis sie den Auftrag von mir erhalten haben. Warum wollet ihr dann zaghaft sein? Mittel gibt es aller Wege, die euch helfen in der Not. Wendet ihr euch voll vertrauend immer nur an euren Gott. Was aber eure Seele für einen Nutzen ziehen kann aus allen Prüfungen und Leiden, die euch auferlegt sind, das könnet ihr nicht ermessen. Einstens aber werdet ihr mir danken für den Erdengang, den ihr um eurer Vollendung willen zurücklegen musstet, der euch die enge Bindung mit mir eintrug, der wohl ein Kreuzgang war für euch, doch unvorstellbar segensreich, so ihr ihn in meiner Nachfolge zurückgelegt habt. Und vergesset niemals, dass keine Not so groß ist, dass ich sie nicht beheben könnte. Einer steht euch stets zur Seite und wartet nur auf euren Ruf, und seine Hilfe wird wahrlich nicht ausbleiben. Amen.